Zum 68. Gründungstag der TVÖAK besuchte am 11. September der Vorsitzende der britischen Rundfunkpolitik-Studiengesellschaft, Dermot Hudson, die Zweigstelle Pyongyang der antiimperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas. Der Vertreter der Zweigstelle Cho Il-min und seine Mitarbeiter führten mit den Gästen ein Gespräch. Dabei berichteten die beiden Seiten über die Tätigkeiten ihrer Organisationen und diskutierten die Fragen für die weitere Verstärkung der Solidaritätsaktionen.